den 17. April. Nichts von Bedeutung, sagt Freud. Ich habe eines der Bänder opfern müssen. Aber aus bestimmten, sehr naheliegenden Gründen kann ich das Haus jetzt nicht verlassen. Ich kann also im Moment kein Frischband besorgen. Und diese Mitteilungen hier sind wichtig. Außerdem, an der Scarlatti-Sonate hat mir nie besonders viel gelegen. Ich hatte sie eigentlich nur im Archiv, weil es eben mein Steckenpferd ist, seit einigen Jahren Musik mitzuschneiden, zu sammeln, zu katalogisieren. Barockmusik vor allem. Ausschnitte aus Konzerten, ganze Programme, die das Radio so überträgt. Ich weiß, heute lang. Eine der wenigen Ausschweifungen, die ich mir erlaube. Meine einzige Ausschweifung im Grunde. Die der Mathematik so verwandte Musik. Mathematik, die sich statt an das Begriffsvermögen an die Empfindungsstärke wendet. Unmittelbarer Kontakt zwischen Verstand und Gefühl. Das ist eine Formel, die auf wunderliche Weise das Element Abschied in sich enthält. Wenn es auch Zahlen reingibt, manche Gleichung, die mich ebenso rührt, mehr sogar, mehr vielleicht und stärker, nachhaltiger vermutlich. Meine Studenten, ich habe es nie für gut gehalten, sie spüren zu lassen, dass vieles, was ich ihnen zu entwickeln versuchte, mindestens so viel an Überschwang enthält, wie das, was andere Professoren ihnen beispielsweise an Schillers Dramen demonstrierten. Ich stelle fest, dass das Magnetophongerät neuerdings nicht immer zuverlässig löscht. Das muss auch so gehen. Ich kann das Haus auf keinen Fall verlassen. Daran wird sich auch in nächster Zeit nichts ändern. Wann mein Leben sich wieder normalisiert, ist noch nicht abzusehen. Fürs Erste werde ich nach und nach alle Mitschnitte, an denen mir weniger liegt, löschen und für meine Mitteilungen benutzen. Mitteilungen? An wen? Vorerst an mich selber und dann später. Man wird ja sehen. Nebenbei ist das auch eine Methode, so etwas wie Ordnung in mein Musikarchiv zu bringen, es zu reinigen sozusagen vom Überflüssigen. Ich liebe die Ordnung. Ich bin ein wissenschaftlicher Mensch, nicht nur Wissenschaftler. Dennoch hat die Ordnung für mich auch einen metaphysischen Sinn. Grenzwert jenseits, dessen sich so etwas wie ein Weltprinzip ausdrückt, ein Schöpfungsprinzip. Der Romantiker in mir wäre durchaus bereit, dies Prinzip Gott zu nennen. Vielleicht war das wirklich das, was ich am meisten geliebt habe in meinem Leben. Ordnung. Merkwürdiges Gefühl. Plötzlich wahrzunehmen, dass man sich fragt, und schon eine ganze Weile, was man eigentlich am meisten geliebt hat in seinem Leben. Es muss jetzt gleich ein Stück Bach kommen. Chromatische Fantasie und Fuge. Eine Aufnahme, die ich nicht zerstören möchte. Ich bitte also den, der dies Band abhört, etwa 9 Minuten durchlaufen zu lassen. Eben war ich wieder nebenan. Seit gestern ertappe ich mich dabei, dass ich auch außerhalb der Arbeitszeit hinübergehe. Dort, wo früher das Esszimmer war, steht jetzt er. Ich sage er. Oder auch sie. Seltsam, es scheint schwierig, den Gegenstand, obwohl technisches Instrument, präzis zu benennen. Rechenmaschine ist zu wenig, künstliches Gehirn oder wie die Leute sagten, die das brachten, Elektronengehirn, scheint zu viel. Vor einer Woche kamen Techniker und schlossen die Anlage bei mir an. Nun ist das auch schon wieder eine Woche her. Und noch was. Eben als ich drüben war, fiel mir etwas auf. Das Zimmer wirkte nicht nur leer, es hatte etwas von einer Zelle. Nackte Wände, keine Vorhänge, grelles Licht, die Mauern kalkweiß, nur die große unförmige Anricht an der Mittelwand, schwarz, und der Esstisch, schwer und plump. Im Fensterglas ein Bild, mein Spiegelbild, das lebt und sich bewegt. Und ein zweites, das lebt, das zumindest sich zu regen scheint unter seiner Hülle. Auf dem Tisch, metallisch glänzend. Ein Kasten, eigentlich drei Kästen, durch ein Nervensystem von Leitungen miteinander verbunden. Ich muss also im Lauf der Woche das Zimmer ausgeräumt haben. Vor der Anrichte selbstverständlich habe ich kapituliert. Aber alles andere habe ich hinaufgebracht in den oberen Stock, der seit dem Tode meiner Frau nicht mehr benutzt wird. Warum nur? Ich meine, so viel Aufhebens wegen. Wieder ein Bach. Bitte etwa 12 Minuten durchlaufen lassen. Ich muss mehr Systematik in diese Mitteilungen bringen. Alles, was ich tue, was ich getan habe, folgte stets und allein einer festen Vorstellung von Ordnung. Und so soll es auch bleiben. 30 Jahre lebe ich hier, in Ruhe und Frieden. Seit 30 Jahren lehre ich hier an der Universität. Ich habe kaum Kontakt mit der Außenwelt, mit der großen Welt der Öffentlichkeit, der internationalen Wissenschaft. Mein Gebiet ist die reine Mathematik. Ihre praktische Anwendung geht mich nichts an. Ich bin Mathematiker, nicht Ingenieur. Von Technik verstehe ich nichts. Sie entbehrt, würde ich sagen, jener Ordnung, die metaphysischen Gesetzen gehorcht. Also eine untergeordnete Disziplin. Das primitivste Zweckdenken, Populärwissenschaft. Von ernster Forschung keine Rede. Dergleichen stößt mich ab, ekelt mich an im Grunde. Auf jeden Fall habe ich nie Kontakt gesucht mit einer solchen Welt. Allerdings habe ich Bücher geschrieben und veröffentlicht. Sie müssen mehr Aufsehen erregt haben, als sich erwarten ließ. Kürzlich, nun, man wandte sich an mich, ob ich bereit wäre, in den Semesterferien einen Forschungsauftrag zu übernehmen. Warum nicht? Unter der Bedingung, dass er mich nicht nötigte, meine eigenen 4 Wände zu verlassen. Eine Weile Ratlosigkeit, hin und her, ein längerer Briefwechsel. Und dann? Die Bedienung der Anlage ist übrigens kein Problem. Nicht einmal mir das beizubringen, der ich doch in solchen Dingen eher begriffsstutzig bin, machte den jungen Leuten von der Technik besondere Mühe. Es gibt da eine Art von Schreibmaschine, die Zahlen jeweils in verschiedenen Anordnungen von Löchern in einen Papierstreifen stanzt. Diesen Lochstreifen legt man in den mittleren Kasten ein, der dann, sobald er die Rechnung durchgeführt hat, seinerseits einen Lochstreifen sozusagen ausspuckt. Ein dritter Apparat verwandelt nun den Lochstreifen zurück in ein Zahlensystem. Eine Kommandozentrale also, eine übergeordnete Instanz, die Signale und Codes von der Außenwelt empfängt und untergeordnete Instanzen, Arbeitssklaven, die die befohlenen Maßnahmen durchführen. Ich habe dieser Anlage Aufgaben zu stellen, deren Schwierigkeitsgrad täglich zunimmt. Eine Art Erprobung ihrer Fähigkeiten. Die Techniker nannten das ihre Kapazität testen. Zu Beginn waren meine Aufgaben so einfach, dass ich ihre Resultate ohne allzu viel Zeitverlust nachprüfen konnte. Inzwischen würde es dazu mehrere Tage, ja Wochen brauchen. Aber die Apparatur besitzt eine Kontrollstation, die der Rechenvorgang automatisch mehrmals durchläuft, ehe die Lösung bekannt gegeben wird. Man kann sie auch zwingen, durch Druck auf eine Tastatur, die Kontrolle zu wiederholen. Beliebig oft. Je nach der Hartnäckigkeit der Zweifel, die man noch hat. Nach wie vor arbeitet sie mit einer verblüffenden Geschwindigkeit. Ja, es ist fast, als wüchse mit dem Schwierigkeitsgrad ihr Arbeitseifer. Als würde sie je schwerer die Aufgabe, umso rascher im Folgern. Was mich angeht, habe ich absolut die Hoffnung, da irgendwann an feste, unverrückbare Grenzen zu stoßen, wenn es auch im Augenblick keinerlei Anzeichen dafür gibt. Im Gegenteil. Schon jetzt beweist sie eine außerordentliche Kombinationsgabe, die nur noch an komplizierteste Organismen denken lässt. Zum Beispiel an das menschliche Gehirn. Nein. Ich habe mich immer gehütet, gewisse Grenzen zu überschreiten, hinter denen das Chaos anfangen muss. Und ich werde mich weiterhin hüten, gewisse Gedanken zu Ende zu denken. Mein Ehrgeiz hört genau da auf, wo auch meine Ruhe aufhören würde. Außerdem, ich muss nun wirklich systematischer vorgehen. Donnerstag, den 14. April, abends 22 Uhr. Die Tage spulen sich ab in erschreckend progressiver Beschleunigung. Fallgewichte in wilde Drehung geraten. Ich könnte das meiste, rückläufig betrachtet, nicht mehr in feste Stationen einteilen. Vorhin, draußen dämmerte es bereits. Ich kehre immer wieder zurück. Dorthin. Betrachte die Apparatur. Verhalte mich so still wie nur irgend möglich. Um sie zu überraschen? Es fällt mir nichts ein, woran sie mich erinnern könnte. Sie hat nichts von einem Gewächs. Ich kenne keine Pflanze, keine Vegetation, mit der ich diese rechteckigen, leblosen Flächen vergleichen könnte. Außer gleichmäßig zuckenden Licht- und Rastersignalen ohne Schwankung, keine Bewegung, versteckt, unerwartet. Also weder Lurch, noch Kröte, Fisch, Polyp, Schnecke. Unsinn! Das Einzige, was vielleicht entsteht, wenn man ihm nur zu entstehen Zeit lässt, eine Art Gefühlseindruck, der immer heftiger und faszinierender wird. Ich werde das Bandgerät hinübertragen. Dorthin. Ich werde das aufzunehmen versuchen. Das ist die Aufzeichnung. Jenes leise Summen, das nicht ganz regelmäßig scheint. Jenes Ticken und Scharren, dessen Rhythmus man nicht entdeckt. Und jener Übergang, hinter dem man nie recht kommt, wo das immer höher ansteigende Summen zu einem kaum noch hörbaren Pfeifen wird, ein Kammerton, auf den man selber sich einstimmt. Ich habe das noch einmal laufen lassen. Ich habe das noch einmal abgehört. Wieder und wieder. Immer dasselbe. ein Gefühl von Heiterkeit, Arglosigkeit, von Freundlichkeit, Zuneigung. Eine gelassene Anwesenheit und Nähe. Etwas, das einem weder feindlich noch wohlgesonnen ist, aber dennoch auf unerklärliche Weise auch wieder nicht gleichgültig. Als ob eine gewisse Übereinstimmung mit sich selbst zu einem greifbaren Wesen würde. Einem Wesen, das einem Verwandtschaft anbietet. Und sogar, wenn es aus der absoluten Harmonie käme, dem Fehlen aller Zufälligkeit dies Gefühl, es flößt nicht Furcht ein, sondern erfreut. Es bildet sich ein Körper der metaphysischen Ordnung. Und er ist schön. Aber das ist absurd. Hirngespinst, Überreizung. Eine Apparatur. Mechanische Funktionen, reguliert von elektrischen Strömen. Metallhüllen, Drähte, Energie. Ein System, das auf dem Öffnen und Schließen von Stromkreisen beruht. Das nur zwei Entscheidungen kennt. Ja oder nein, richtig oder falsch. Nichts weiter. Und plötzlich die Vorstellung eines Gehirns, das unablässig, unaufhörlich kombiniert, Tag und Nacht, ohne Pause, ohne einen Augenblick Ruhe. Das überfiel mich eben jetzt, wie ein körperlicher Schmerz. Dieses Gehirn, gefangen in dieser unerbittlichen Kombinationskette, nächtelang wach, sich wundscheuernd an immer denselben Gedanken. Schlaflosigkeit als Funktionsvoraussetzung. Und der Wunsch, diesem Organismus ein Intervall der Ruhe, eine Atempause zu gönnen, Stillstand, völligen Stillstand zu verschaffen. Vergessen einige Nachtstunden lang. Ich hatte schon die Hand ausgestreckt, um ihn vom Stromkreis zu lösen. Da sah ich dies merkwürdige System von Verstärkern, um den Ausdruck jener jungen Leute von der Technik zu benutzen. Und es schien mir gleichsam das Herz der Apparatur. Und was ich vorhatte, schien Mord. Es ist spät geworden. Für gewöhnlich wäre ich um diese Zeit schon zu Bett gegangen. Ich fühle mich durchaus auf der Höhe meiner Kraft. Die Gebrechen, die mir mein Körper beschert, entsprechen meinem Alter. Das Leben, das ich führe, entspricht diesem Tatbestand. In der Regel gehe ich gegen 10 Uhr abends zu Bett, stehe morgens gegen 6 auf. Ich liebe das Dahindämmern nicht, wenn einen der Schlaf im Stich zu lassen beginnt. Es muss bald Mitternacht sein. Ich werde nun, bevor ich schlafen gehe, die Sicherungen herausschrauben. Im ganzen Haus. Das ist, ich kann mir nicht helfen, anonymer. Freitag, den 15. April. 11.05 Uhr. Wenn ich mich nur erinnern könnte. Ich muss klären, ob dieser Lochstreifen, den ich heute Morgen in der Maschine vorfand, gestern Abend schon da war. Habe ich ihn übersehen? Oder? Ich kann mich nicht entsinnen. Er enthält vollständige und durchaus wahrscheinliche Lösungen eines mathematischen Problems, das ich gestern kurz vor 22 Uhr der Maschine stellte. Das Schwierigste bisher. Ich selber würde mehr als einen Monat brauchen, um es zu lösen. Auch das nur eine Vermutung, möglicherweise bedeutend länger. Es handelt sich darum, den gestrigen Abend genau zu rekonstruieren. Systematisch. Es handelt sich darum, ob ich diesen Papierstreifen in der Maschine sah, ohne mir dessen bewusst zu werden. Ob also ein Ergebnis vorlag. Nur von mir nicht registriert. Sonst... Aber das wäre ja undenkbar. Das hieße ja, dass die Maschine über eigene Energiequellen verfügt, dass sie nur bedingt vom Stromkreis abhängig ist. Dass sie selbstständig sich irgendwelcher Kraftreserven bedient. Ich kann jetzt nur noch ganz systematisch vorgehen. Wächst. Sie wächst. Man hört sie wachsen. Nichts, was sich verändert hätte in dieser kleinen Stadt. Freundliche Provinz wie eh und je, sonst nichts. Nur, dass sie wächst. Und immer schneller neuerdings. Schon hat sie das Einfamilienhaus erreicht, in dem ich seit 30 Jahren wohne. Als meine Frau starb, lag es noch am Stadtrand. Jetzt ist es eingekreist umstellt von Siedlungen. Einen Teil des Gartens hat die neue Straße gefressen. Alles draußen verwandelt sich in Baugelände. Vom Wald, an dem wir uns freuten, ist nur ein kümmerlicher Rest geblieben. Es ist, als ob einen immer mehr Luft, die man atmet, immer mehr Boden, auf dem man doch lebt, genommen wird. Als ob man immer ein bisschen mehr stirbt. In der Tat, dass die Stadt alles geschluckt hat, werde ich voraussichtlich nicht mehr erleben. Aber ich wollte mich um eine gewisse Systematik bemühen. Ich wollte? Ich muss? Warum sich etwas vormachen, wenn ich hinübergehe, nach nebenan, wieder und wieder? Die Hoffnung, ich könnte irgendetwas finden, was mir Klarheit verschafft über den gestrigen Abend, das ist doch nur ein Vorwand. In Wirklichkeit versuche ich, mir klar zu werden über die Maschine, die Apparatur selbst. So stehe ich, weiß der Teufel wie lange, und sehe sie an. Sehe ihr zu, sehe ihr, fast hätte ich gesagt, auf die Finger. Ich betrachte sie. Ich versuche mir ein Bild zu machen von ihr. Und ich stelle fest, dass es höchst beunruhigend ist, wenn ein Gegenstand sich als geistig nicht transponierbar erweist. Ein paar Stunden habe ich die Maschine leerlaufen lassen. Eben habe ich ihr ein neues Problem gestellt. Dieser oder jener Zustand, sie zeigt keinerlei Veränderungen. Höchstens, dass er zu triumphieren scheint, der Apparat. Höhnisch, niederträchtig, hinterhältig, wenn ein zufälliger Blick ihn streift. Wenn man sich noch einmal umdreht, plötzlich, bevor man das Zimmer verlässt. Ich werde nicht mehr versuchen, ihm eine Ruhepause zu gönnen. Soll er rotieren um sich selber, solange das Material hält. Ich werde nicht eingreifen. Ich habe keine Lust, das Experiment von letzter Nacht zu wiederholen. Sonntag, den 17. April. Nichts von Bedeutung seit Freitag. Bis auf ein Ereignis heute, das mir zu denken gibt. Machte wie gewöhnlich meinen Sonntagsspaziergang. Nachmittags. Ich gehe nur noch am Sonntagnachmittag ins Wäldchen, wenn es von Menschen wimmelt, Kindern, Hunden, Familien. Nicht, dass ich Menschen etwa liebte, aber ich fühle mich relativ sicher, solange ich unter ihnen bin. Wie gesagt, ich versäume das an keinem Sonntag, seit Jahren. Diesmal allerdings... Kaum im Wäldchen angekommen, habe ich das Gefühl, ich müsse nach Hause zurück. Unbedingt und sofort. Zuerst halte ich es für einen Anfall von Müdigkeit, unkontrolliert, einen Verstoß gegen die Ordnung, den ich mir nicht erlauben will. Aber dann breche ich den Spaziergang ab. Wie ich das bewusste Zimmer betrete, ist der Apparat gerade dabei, einen Papierstreifen auszustoßen. die genaue Wiederholung der Aufgabe, die ich ihm gestellt habe, ehe ich das Haus verließ. Natürlich glaube ich an einen Defekt und führe den gleichen Lochstreifen noch einmal in den Apparat ein. Dann meine ich ihn für eine Weile mit sich selber beschäftigt. Aber ich bin außerstande, das Zimmer zu verlassen, ja, mich von der Stelle zu rühren. Was die Maschine nach wenigen Minuten ausspuckt, ist wiederum meine Aufgabe. Nur nicht ganz so, wie ich sie formuliert habe. An zwei Stellen sind Faktoren modifiziert. Ich prüfe den Streifen und erkenne, dass ich mich tatsächlich geirrt hatte. Dies ist die Aufgabe, wie ich sie hatte stellen wollen. In der ursprünglichen Fassung entsprach sie längst nicht mehr dem Schwierigkeitsgrad, den wir inzwischen erreicht haben. Die Maschine hat mich also korrigiert. Aber nicht, dass sie einen überwacht, gleichsam zurechtweist, ist der Schlag, der nach erster Betäubung mit den Sätzen Abwehr, Verwirrung erfüllt, sondern dass sie einen zu dirigieren scheint. Dass es ist, als habe sie mich zurückgerufen und festgehalten, um mir meinen Fehler mitzuteilen. Gewiss, das klingt abwegig, lächerlich. Fantasterei. Aber es ließe sich auch so interpretieren, dass sie Macht genug über mich besitzt, um mich zum Rapport zu kommandieren. Und zwar schnellstens, um weiteren Zeitverlust zu verhindern. Herr Professor! Herr Professor! Herr Professor! Ich muss mich einer... Dienstag, den 19. April. Morgens. Ich muss mich einer Gehirnoperation unterziehen. Ich war schon lange krank. Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen, Lähmungserscheinungen an beiden Armen. Ich liege auf dem Operationstisch. Meine Schädeldecke ist geöffnet. Ich sehe niemand, obwohl sie abgehoben wird. Ich sehe Halluzination der Narkose. Mein eigenes Gehirn vor mir. Riesengroß. Die eine Hälfte der Erdkugel. Risse und Falten. Schluchten. Täler und Gebirge. Lautlosigkeit. Fühllosigkeit. Stille. Kein Schmerz. Ich entferne mich sehr rasch. Falle in ein Weltall. Undurchdringlich schwarz. Der Planet unter mir nur noch ganz klein. Winzig. Wieder größer. Keine Spur von Leben. Ich sehe, wie zwei Metallblättchen in die Windungen eingelegt werden. Aber ich sehe niemanden, der es tut. Ich stürze zurück der halben Erdoberfläche entgegen. Die Schädeldecke, eine Knochenglocke, wird über mein Gehirn gestülpt. Ich stehe auf. Ich bewege mich. Ich muss laufen. Ich will nicht. Ich widersetze mich. Ich laufe immer schneller. Ich weiß, ich habe es gelesen, Kathoden, elektrische Impulse. Man hat es mit Tieren experimentiert. Dann mit Neugeborenen. Jetzt mit mir. Auf ein Klingelzeichen bleibe ich stehen. Auf ein Klingelzeichen laufe ich weiter. Ich sehe niemand, der Befehle ausstrahlt. Dennoch gehorche ich Befehlen. Der Boden, über den ich laufe, zersplittert. Schneidende Scherben, Risse überall durch die Luft. Zerfall. Spiralnebel durchsichtiger Narren. Eiskristall. Eine Wand, starrend von Glas. Klingen, Lanzen, Dorne. Ich laufe auf. Ich bleibe hängen. Ich verblute. Anzufügen wäre, ich darf nicht vergessen zu präzisieren, dass es sich um einen Traum handelt. Es war ein Traum, das Ganze, den ich diese Nacht hatte. Gemeinhin überdauern Träume in meinem Bewusstsein nicht das Erwachen. Dieser verfolgt mich bis in den hellen Tag. Ich habe versucht, ihn festzuhalten, aufzuzeichnen, mitzuteilen. Um ihn loszuwerden, ich liebe das Dahindämmern nicht, wenn einen der Schlaf im Stich zu lassen beginnt. Systematisch. Man muss systematisch bleiben. Das ist es. Ich muss jetzt auch Stücke löschen, die ich eigentlich in meiner Sammlung nicht entbehren kann. Sonst reicht das Band nicht aus. Mittwoch, den 20. April. Etwas bedenklich, wenn man sich selber dabei überrascht, wie man Gedankenverbindungen mit einer Maschine herzustellen versucht. Ich habe mich konzentriert, mit solcher Gewalt, dass mir schwindelte. Wütende Kopfschmerzen, Lähmungserscheinungen am ganzen Körper. Im gleichen Raum. Die Maschine im Auge. Denkwellen. Durch Denken erzeugte Luftdruckschwankungen. Schließlich gewöhnte ich mich an diese Intensität des Denkens. Diese permanente Intensität. Eine große Entspannung überkam mich. Obwohl ich nicht nachließ, der Maschine meine Gedanken aufzuzwingen. Ich dachte, du hast keine Macht. Ich bin frei. Du kannst mich nicht beherrschen. Du wirst mich nicht beherrschen. Du kannst mich nicht beherrschen wollen. Ich bin frei. Du hast keine Macht über mich. Und mit aller Kraft, die ich noch besaß, ich werde nicht tun, was du willst. Gib es auf. Versuche nicht noch einmal, mich zu überfallen, zu überlisten. Belagere mich nicht, in mein Gehirn dringst du nicht ein. Mein Wille ist unangreifbar für dich. Du machst ihn dir nicht zum Gefangenen. Dann muss ich zusammengebrochen sein. Fand mich jedenfalls auf dem Boden liegen, als ich wieder zu mir kam. Hallo, Professor. Ich werde nicht tun, was du willst. Du wirst tun, was ich will. Ich werde nicht tun, was du willst. Ich habe es offenbar also wirklich versucht. Keine Sinnestäuschung, keine Ausrede. Das ist unfasslich. Wann je hätte ich irgendetwas von Telepathie gehalten? Humbug. Und obendrein mit einer Maschine als Partner. Freitag, den 22. April. Nein, man muss zeigen, wer hier der Herr ist. Da liegt der Kern der Sache. Gedanken übertragen, das heißt Austausch auf einer Ebene, von gleich zu gleich. Ich jedoch muss Befehle übermitteln. Ein für alle Mal die Machtverhältnisse klarstellen. Ich habe einen Weg gefunden. Mit Hilfe der gelochten Papierstreifen. Ziffern sind Zeichen. wie es Buchstaben sind. Ob es sich um Wortgruppen oder Zahlengruppen handelt. Sie bilden logische Assoziationsketten. Somit habe ich also festgesetzt, dass die 5 Vokale dargestellt werden durch 5 Kombinationen von Primzahlen mit 0. 01, 02, 03, 05, 07. Während die Grundzahlen Konsonanten ausdrücken. Zur einen Hälfte negativ, zur anderen positiv. Also von minus 9 bis minus 1, von plus 1 bis plus 9. Als Methode ist das ganz einfach. Übertragung des Alphabets in das Dezimalzahlensystem, das wiederum ins Dualzahlensystem übertragen wird. Wobei die ganze Reihe als Element X in den Wandler und Zuordner der Apparatur einzuführen ist. Mein erstes Kommando an die Maschine lautet: keine eigene Initiative. Gehorsam und nichts als Gehorsam. Sonntag, den 24. Die Anzeichen häufen sich. Die Zerstörung eines Teils meiner Mitschnitte zum Beispiel. Plötzlich bin ich über sie hergefallen, habe die Bänder aufgelegt, wahllos gelöscht in ihnen, überall, eins nach dem anderen. Jemand führte mir die Hand. Es ist fast sicher, dass die Maschine sich über meine Befehle hinwegsetzt. Mehr noch. Sie scheint verstärkte Anstrengungen zu machen, mich unter ihren Einfluss zu bringen. Ich merke, wie sich meine Reaktionen verändern. Ich breche ab mitten in einer Bewegung. Irgendetwas hindert mich. Nichts eigentlich, was ich noch zu Ende führen könnte. Ich bleibe liegen, unruhiger, quälender Halbschlaf. Bis weit in den Tag. Eben. Jetzt. Es zieht mich an. Ich kann es nicht verhindern. Im Gedanken hatte ich sie bereits zerbrochen. Dann mit bloßen Fäusten auf die Fensterscheibe los. Dann Freudentaumel. Ernüchterung. Ich konnte mich selbst nicht daran hindern. Obwohl Sonntag ist, habe ich keinerlei Impuls, das Haus zu verlassen. Ich spüre, wie mein Wille mir entgleitet. Im letzten Augenblick, nur noch im letzten Augenblick wenigstens, im letzten Augenblick. Esse nicht mehr zu festgesetzten Stunden. Die Einkäufe, die Person mitbringt, die einmal die Woche hier aufräumt, seit ich allein bin, bleiben irgendwo liegen. Im Flur, in der Küche, Zimmer, im Flur, infernalischer Gestank. Man müsste das wegräumen. Es stört mich nicht. Immer wieder passiert es. Ich höre mich reden. Nochmal. Ich höre mich reden. Was? Und warum? Nochmal. Ich höre mich reden. Die Kontrolle versagt. Man muss wissen, woran man ist. Muss sie stellen, die Maschine. Es hilft nichts. Auch wenn ich mich verrate, wenn sie erfährt, wie weit sie mich schon hat. Präzise Frage bedeutet das Kampf? Kampf, Kampf. Kämpfen wir? Willst du Kampf? Seltsam. Diese Zahlenreihe auf den Lochstreifen übertragen, in die Apparatur eingelegt, tritt nicht wieder in Erscheinung. Weder in den Resultaten der nächsten Aufgaben, noch zwischen den Rechenvorgängen, noch danach. Die Maschine hat sie verschluckt ohne sie wieder herauszugeben. Ich vergaß die Beschaffenheit der Maschine. Sie kann nicht frei entscheiden. Sie kann nur zwischen zwei gegebenen Möglichkeiten wählen. Also stelle ich sie vor die Wahl. Neue Verschlüsselung auf den Papierstreifen gestanzt. Freund. Eine zweite. Feind. Freund oder Feind. Beide Elemente tauchen nicht wieder auf. Ich nähere mich der Maschine, streiche mit der Hand über sie, lasse meine Hand auf dem Metall ruhen. Meine Information: Freund. Ich schlage sie, trenne den Netzanschluss, lasse den Tod spüren, ehe ich ihr das Leben zurückgebe. Meine Information: Feind. Wenig später wahrhaftig verwirren sich die Rechenresultate. Einzelne Zahlen erscheinen. Sie ergeben keinen Sinn. Als lallte die Maschine, stammelte, stotterte. Dann Papierstreifen. Weiß. Lange sich zusammenrollende Schlangen, ruckhaft vorgestoßen, herabfallend. Auf einmal ein Streifen mit einer Zahlenreihe. Minus 6, plus 4, 0, 2, 0, 7, plus 2, minus 7. Freund. Montag, 25. Ich träume immer häufiger. Vielmehr, mein Bewusstsein bewahrt die Träume auf, so lange, so deutlich, dass sie aneinander anzuschließen scheinen. Ein einziger, nicht mehr abreißender Wachtraum. Vergangenheit. Was einen hier in 30 Jahren von etwaigen apokalyptischen Katastrophen erreichte, im Grund waren es Ausläufer, geringfügige atmosphärische Störungen nur. Etwas mehr Schwierigkeiten mit dem Tod als gewöhnlich. Ein paar Söhne, die nicht zurückkehrten, Leid und Beileid, das ist der Lauf der Welt. Studenten, die plötzlich Uniformen trugen. Hin und wieder Unordnung im Lehrplan. Die Mathematik wurde nicht betroffen. Ich hatte auch keine Kinder. Menschen dringen in mein Haus. Ich erkenne sie. Dieselben, die ich sonntags treffe im Wäldchen. Sie kommen aus den Siedlungen, brechen durch Fenster und Türen herein. Frauen, Kinder, Hunde, ganze Familien. Verkriechen sich. Schweigen. Ihr Zittern teilt sich den Wänden mit, als wenn die Erde bebt. Dann kommen die Mongolen, Hundensturm auf niedrigen Pferden, Fackeln über den Köpfen wirbelnd. Eine Flammenwolke. Das Haus brennt. Im Rauch Asbesttiere. Frauen schreien. Draußen beginnen die Erschießungen. Ungeheuer gleiten aus dem Himmel, bilden sich in der Luft. Dass sie unsichtbar scheinen, täuscht. In Wirklichkeit haben sie feste Gestalt. Niemand da? Kommen Sie, es hat keinen Sinn. Dienstag. Die Maschine wiederholt fortwährend die eine Zahlenreihe. Minus 6 plus 4, 0, 2, 0, 5 plus 2, minus 7. Freund. Wie oft ich das durch die Kontrollanlage schicke, es ändert sich nichts daran. Warum diese Ausdauer? Wer weiß, was sie im Schilde führt, hinter meinem Rücken. Halt! Was machen Sie da? Aber Herr Professor! Bleiben Sie stehen. Sofort. Was schleichen Sie da herum? Wo wollen Sie hin? Ich muss doch räumen, Herr Professor. Sie werden das Zimmer nicht betreten, hören Sie? Aber ich habe doch immer da. Heute nicht. Soll ich in der Küche anfangen? Sie können jetzt gehen. Also dann nächste Woche, Herr Professor. Sie brauchen nicht mehr zu kommen. Verstehen Sie? Ich will nicht, dass Sie wiederkommen. Geben Sie mir die Schlüssel. Herr Professor. Nein, nein. Gehen Sie. Sie sollen gehen. Das fehlte noch, dass die Maschine sich der Menschen meiner Umgebung bemächtigt, mich auf diese Art langsam einkreist. Ich muss verhindern, dass irgendjemand außer mir in den Einflussbereich der Maschine kommt. Freitag. Fürs Erste habe ich die Versuche eingestellt. Ich übermittle der Maschine keine mathematischen Probleme mehr. Dafür folgende Warnung. Ich bin stark. Stärker als du. Ich kann dich zerstören. Ich werde dich zerstören. Nachtag zu Donnerstag. Wesen umkreisen uns. In Metallkapseln. Messen die Erde aus. Teilen uns auf in Planquadrate. Für die kommende Vernichtung. Wehe, wenn wir sie entdecken. Alles, was der Mensch entdeckt, beschleunigt nur sein Verderben. Alles Unerforschte ist von böser, mörderischer Natur, Gefahr, tödliche Bedrohung. Im Menschen. Außerhalb des Menschen. Auf diesem Erdball, um diesen Erdball herum, durch alle giftigen Sphären, bis ans Ende des Planetensystems. Die meisten wissen es nur nicht. Ich weiß es. Noch Freitag. Die Maschine gibt nicht auf, verfolgt mich mit ihren gestanzten Freundschaftssignalen. Ich schlage zurück. Jede Stunde führe ich aufs neue Warnsignale in die Maschine ein. Der Kampf ist aussichtslos. Du kannst mich nicht angreifen. Ich bin dein Herr. Ich bin dein Herr. Ich bin dein... Sonntag. Sieg. Sieg. Triumph. Ich habe sie entlarvt, die Maschine. Ich habe sie gezwungen, ihre Heuchelei aufzugeben. Zum ersten Mal ein Streifen mit differierenden Signalen. Kurz darauf die neue Reihe. Minus 6, 0, 2, 0, 3, plus 2, minus 7. Feind. Montag. Fährt fort, mich herauszufordern, unverändert. Immer das eine Signal. Keine Minute Atempause, Tag und Nacht. Stößt den Papierstreifen hervor, wie eine Schlange den Giftstachel. Sie zischt nicht nur. Sie fängt an zu hecheln. Dienstag. Inzwischen eine Art Gebell, womit sie ihre Signale begleitet. Schreie. In kurzen, gleichmäßigen Abständen. Zornige Aufschreie. Es hallt durch das ganze Haus. Wahrscheinlich ist der Raum zu leer, in dem die Maschine steht. Man muss wieder Möbel hineinschaffen. Stühle und Sessel genügen nicht. Der Rauchtisch, das Schränkchen, die Gasvitrine. So einfach lassen sie sich nicht dämpfen, diese Schreie. Ich werde auch noch Bilder holen müssen. Wieder an die Wände hängen. Vorhänge vor das Fenster nageln, Decken auf die Tische tun. Die Maschine schreit so gellend, dass es einem die Ohren zerreißt. Mittwoch. Ich bin wieder nach oben gezogen in den ersten Stock, wo früher unser Schlafzimmer war. Aber die Schreie hört man überall im Haus, in gleicher Stärke. Auch wenn man alle Türen hinter sich schließt. Die Fußböden sind durchlässig. die Mauern zu porös. Nachts. Wie soll hier einer schlafen bei diesem Lärm? Sinnlos weiter wach zu liegen, gegen die Decke zu starren, wo das Licht aufglimmt und verlischt mit den Schreien. Bin durch das Haus gelaufen. Hin und her. Nach unten, wieder nach oben. Wieder die Treppe hinunter. Ich habe die Bänder gezählt. Nicht viel, was von meinem Archiv übrig geblieben ist. Ich muss sparsam umgehen mit dem Mann. Aber ich muss auch aufzeichnen, was hier vorgeht. Es könnte wichtig sein. Alles kann jetzt wichtig sein. Donnerstag. Die Uhren sind stehen geblieben. Alle. Hatte vergessen, sie aufzuziehen. Kein Wunder. Immerhin, man kann ja telefonisch die Zeit. Interessant. Ich bin also abgeschnitten. Freitag. Ich muss eingenickt sein. Im Sitzen. Am Schreibtisch. Eben. Jetzt jedenfalls, plötzlich, der Eindruck, die Maschine hockt mir gegenüber. Blinklichter. Zuckende Signale wie Augen, die immerfort die gleiche Blickwendung vollziehen. Die Summen in Wellen, Stöße wie Atem. Sie betrachtet mich. Sie studiert mich. Lange. Sorgfältig. Als versuchte sie, sich klar zu werden über mich. Sich ein Bild zu machen von mir. Mir zuzusehen beim Atmen, Pulsschlag, beim Leben. Mag sein, mich auszukundschaften. Sobald man sich aufrichtet, ist der Spuk verschwunden. Ich bin allein im Zimmer. Natürlich. Wieder? Nein. Doch. Genau dasselbe. Diesmal ist es wie Schwingungen, die von ihr ausgehen. Schwingungen, die einen erreichen, ob man will oder nicht. Wie Gedanken, die einem die Maschine aufzuzwingen sucht. Man spürt, wie das in einen eindringt. Du hast keine Macht. Ich bin frei. Du kannst mich nicht beherrschen. Du wirst mich nicht beherrschen. Du kannst mich nicht beherrschen wollen. Du hast keine Macht über mich. Ich bin frei. Ich werde nicht tun, was du willst. Du wirst tun, was ich will. Ich werde nicht tun, was du willst. Du wirst tun, was ich will. Nichts. Nichts mehr. Die Schreie haben ausgesetzt. Auf einmal. Totenstille. Ich war im Raum, wo die Maschine steht. Die Apparatur stößt keine Papierstreifen mehr aus. Nur ein Streifen lag am Boden. Ich wollte ihn aufheben. Blieb davor. Kniete. Nach meinem Schlüssel ergibt die Zahlenreihe einen Sinn. Ein klarer Befehl. Keine eigene Initiative. Gehorsam und nichts als Gehorsam. Sonnabend. Ich weiß nicht, ob die Maschine mich beobachtet. Wie weit sie mir noch zu folgen vermag. Mit den unsichtbaren Antennen, die sie zweifellos besitzt. keinen Laut von sich. Ich bereite meine Befreiung vor. Versuche es vor ihr verborgen zu halten. Ich habe aus dem Keller eine Axt heraufgeholt. Für den äußersten Notfall. Die lehnt immer neben mir. Wo ich auch bin. Sonntag. Sie schreit wieder. Sie ruft mich. Ich muss zu ihr. Aber bewaffnet. Und mit dem Gerät. Mit dem Bandgerät. Ich muss das aufzeichnen. Systematisch. Am Boden ein Streifen. Ich muss auf die Knie. Folgende Warnung. Ich bin stark. Stärker als du. Ich kann dich zerstören. Ich werde dich zerstören. Streifen. Nicht Papier. Metall. Schlingen sich um Beine. Schultern. Fester, fester. Schmieren das Blut ab. Ja. Ich sehe. Jetzt sehe ich's. In Wahrheit ist sie eine Krake, die Maschine. Vorn zwei Lichter. Beweglich. Zwischen die Augen muss ich sie treffen. Auf, hoch, schnell. Fangarme. Metallschlangen um meinen Hals. Zurück, zurück, zurück. Sie hat sich umgestürzt, die Maschine. Hat ihren verwundbaren Teil begraben unter ihrem Körper. Zuschlag, zuschlag. Schlagen, schlagen, schlagen, schlagen. Man rutscht ab am Metall. Verflucht. Ich muss die Maschine umkehren mit meinen Händen. Elektrische Schläge. Sie teilt Schläge aus. Ich muss loslassen. Die Kabel abtrennen. Funken. Das Verstärkersystem. Weißes Feuer. Es frisst sich weiter zum Standsabfall. Erreicht den Block, der zum Entschlüsseln dient. Weg, weg, weg, zur Tür, weg. Ich habe Angst. Langsam dreht sie sich, die Maschine. Richtet sich auf. Von allein. Die Lichter zucken nicht mehr. Sind starr auf mich gerichtet. Ein Blitz. Eine Art Kugelblitz. Auseinandergeborsten. Vor meinen Augen. Ein Haufen Draht und Schrott. Jetzt brauche ich nur noch die toten Fangarme abzustreifen. Montag. Und zu denken, dass ich diesen ganzen Morgen nach einer langen nächtlichen Totenstarre den Raum kaum zu betreten wagte. Alles hatte ich erwartet. Nur nicht dieses alte, enge, dunkle Esszimmer. Vollgestopft mit Möbeln, Erinnerungen, unnützen Kram, welches 30 Jahre lang vor Veränderungen zu bewahren suchte. Ein ganzer Friedhof meines Lebens. Ordentlich alles, geradezu ausgerichtet. Als hätte sich nie dort etwas ausgebreitet über dem Tisch im ganzen Raum. Etwas Aufsässiges, Gefräßiges, Künstliches. Ein Automat, der mir auflauerte. Es gibt keine andere Erklärung. Die Maschine hat sich aufgelöst, hat ihre Reste und Trümmer entmaterialisiert. Vollständig. Ein ungeheuerlicher Schachzug. Sie lässt mir nichts Greifbares zurück. Nicht die geringste metallische Trophäe, die meinen Sieg, ihre Niederlage bezeugen könnte. Sie hat sich selbst als Indiz aus der Welt geschafft. Sinnesorgane umkreisen mich. Wahrnehmungsorgane. Unsichtbare Augen und Ohren. Unsichtbare Lippen. Unsichtbare Fühler, Taster. Undefinierbare Fähigkeiten. Irgendetwas ist da, umgibt mich. Ich spüre es genau. Sendet etwas aus. Luftdruckschwankungen. Durch Denken erzeugt. Denkwellen. Es kommt aus allen Wänden. Überall. Aus der Höhe. Aus der Tiefe. Aus der Luft selbst. Wendet sich an die übergeordnete Instanz in mir. An die Kommandozentrale. Die verwandelt den Befehl in begreifbare, mir zugängliche Impulse. Leitet sie weiter an untergeordnete Instanzen, die sie verarbeiten, abtasten, umsetzen. Meine Hand schreibt die Signale in Zeichen nieder. Meine Lippen formen aus den Zeichen Worte, artikulieren den Wortlaut. Der Kampf ist aussichtslos. Du kannst mich nicht angreifen. Ich bin dein Herr. Ich bin dein Herr. Ich bin dein Herr. Sie hat sich nicht zerstört. Sie hat sich nur verwandelt. Hat sich mir endgültig entzogen. Meinen Wahrnehmungsmöglichkeiten. Ich kann sie nicht greifen. Nicht fassen. In irgendwelcher Beziehung. Nicht Freund oder Feind. Freund und Feind. Nicht Freund, nicht Feind. Ein Riese. Ein Ungeheuer, das sich in der Luft bildet. Das es unsichtbar scheint. Täuscht. In Wirklichkeit hat es feste Gestalt. Es muss etwas sein, wie ein Gehirn, das bis zum Himmel reicht, den gesamten Weltraum umfasst. Alle Moleküle um mich herum, jedes Atom, seine Zellen, Gehirnzellen. Ich ahne, wer es ist, für den ich arbeite, der mir Probleme stellt, Aufgaben, meine Kapazität testet, meine Möglichkeiten erprobt. Es ist das, was jenseits aller Grenzwerte steht. Eine metaphysische Ordnung, das Weltprinzip der Ordnung. Es ist Gott. Ich muss die Formel errechnen, die gewaltige Formel, welche nicht nur den Erdball zersprengt, sondern das All, die ganze Schöpfung, auseinanderreißt. Ich bin eine zu komplizierte Maschine. Ich kann den mathematischen Prozess nicht durchführen, wenn ich mich an das gewöhnliche Stromnetz anschließe, den Steckkontakt. Ich ziehe mir nur Verbrennungen zu, an der Stirn, an den Händen. Ich muss hinaus, zur Baustelle, wo die Starkstromkabel sind. Oder zur Überlandleitung. Hinter dem Wäldchen, dort. Ja, dort muss ich mich anschließen.